Erster Jahwe fragte Samuel, wie lange er noch um Saul trauern wolle, obwohl er ihn nicht mehr als König über Israel haben wollte. Er befahl Samuel, sein Horn mit Öl zu füllen und nach Bethlehem zu Isä zu gehen, denn er hatte einen von Isäs Söhnen als neuen König ausgewählt. Zweiter Samuel fragte, wie er gehen könne, denn wenn Saul davon hören würde, würde er ihn töten. Jahwe antwortete ihm, nimm eine junge Kuh mit und sage, du kommst, um Jahwe ein Opfer darzubringen. Dritter, lade Isä zum Opfermahl ein. Ich werde dir dann sagen, was du tun sollst, und du sollst den Salben, den ich dir nenne. Vierter Samuel tat, was Jahwe ihm befohlen hatte. Als er in Bethlehem ankam, kamen ihm die wichtigen Männer der Stadt ängstlich entgegen und fragten, bringt dein Kommen etwas Gutes? Fünfter, er antwortete, ja. Ich komme, um Jahwe ein Opfer darzubringen. Reinigt euch und kommt mit mir zum Opfermahl. Danach reinigte er Isä und seine Söhne und lud sie zum Opfermahl ein. Sechster, als sie kamen und Samuel Eliab sah, dachte er, das muss der sein, den Jahwe gesalbt hat. Siebter, Jahwe aber sagte zu Samuel, schau nicht auf sein Aussehen oder seine Größe, denn ich habe ihn nicht ausgewählt. Gott sieht nicht, was Menschen sehen das Äußere, aber Jahwe sieht auf das Herz. Achter, Isä rief Abinadab und stellte ihn Samuel vor. Aber Samuel sagte, auch diesen hat Jahwe nicht ausgewählt. Neunter, dann stellte Isä Sammah vor. Aber Samuel sagte, auch diesen hat Jahwe nicht ausgewählt. Zehnter, Isä stellte Samuel alle seine sieben Söhne vor, aber Samuel sagte zu Isä, Jahwe hat keinen von ihnen ausgewählt. Elfter, Samuel fragte Isä, sind das alle deine Söhne? Er antwortete, der Jüngste fehlt noch, er hütet die Schafe. Samuel befahl Isä, schick jemanden, um ihn zu holen, denn wir werden uns nicht setzen, bevor er hier ist. Zwölfter, Isä schickte jemanden, um ihn zu holen. Er war rothaarig, hatte schöne Augen und sah gut aus. Da befahl Jahwe, steh auf und salbe ihn, denn er ist es. 13. Samuel nahm das Ölhorn und salbte David vor seinen Brüdern. Von diesem Tag an kam der Geist Jahwes über David. Samuel aber ging danach zurück nach Rama. 14. Nachdem der Geist Jahwes Saul verlassen hatte, quälte ihn ein böser Geist, den Jahwe geschickt hatte. 15. Sauls Diener sagten zu ihm, weil dich ein böser Geist Gottes quält, 16. befiehl uns, und deine Diener werden einen Mann suchen, der gut Zither spielen kann. Wenn der böse Geist Gottes dann über dich kommt und er spielt, wird es dir besser gehen. 17. Saul sagte zu seinen Dienern, sucht für mich einen Mann, der gut Saiteninstrumente spielen kann, und bringt ihn zu mir. 18. Einer der Diener sagte, ich kenne einen Sohn von Isä aus Bethlehem, der gut Saiteninstrumente spielen kann. Er ist ein tapferer Mann, ein guter Kämpfer, kann gut reden und sieht gut aus, und Jahwe ist mit ihm. 19. Saul schickte Boten zu Isä und ließ ihm sagen, schick mir deinen Sohn David, der die Schafe hütet. 20. Isä nahm 10 Brote, einen Schlauch Wein und ein junges Zicklein. Er schickte dies alles mit seinem Sohn David zu Saul. 21. Als David zu Saul kam und ihm diente, mochte Saul ihn sehr, so dass David sein Waffenträger wurde. 22. Saul schickte eine Nachricht an Isä und ließ ihm sagen, lass David bei mir bleiben und mir dienen, denn er gefällt mir sehr gut. 23. Immer wenn der böse Geist Gottes über Saul kam, nahm David seine Zither und spielte. Dann ging es Saul besser, und der böse Geist verließ ihn.